sind wir nicht der Welt schönster Staat. Der Teufel dank der hellen Brut, denn jeder weiß, Verzicht ist Verrat. Deutschland ist größer als wir nie. Deutschland ist größer als wir nie. Deutschland ist größer als wir nie. Deutschland ist größer als die zu kleine BRD. Trotz und Hass treibt uns voran, die Wut auf das Verbrechen, das Leid, das uns eins angetan, haben wir nie vergessen. Der Pakt besteht, wir halten fest am heiligsten Versprechen. Und morgen schon im Trösten her werden wir uns rächen. Deutschland ist größer als wir nie. Deutschland ist größer als wir nie. Deutschland ist größer als wir nie.